Danke. Vielen Dank. Eine gute Nachricht. Der Mann mit den wichtigen Fotos, die mir von Gareis avisiert worden, ist gefunden. Er befindet sich zusammen mit dem Polizeioberinspektor Fraxen auf dem Weg hierher und muss jede Minute eintreffen. Hervorragend! Jetzt haben wir sie! Ein, zwei Jahre in den Kahn, das schreckt ab! Da vergeht der Appetit auf Gewalt. Appetit auf Gewalt. Noch zu wenig. Wenn die Fotos nichts taugen? Gareis ist überzeugt von der Qualität. Und ihre 1.000 Mark werden sie schon wert sein. 1.000 Mark? Ich bitte. Was haben wir denn sonst in der Hand, meine Herren? Der Pfändungsbeamte Kalübbe ist aussageunwillig, weil man ihn strafversetzt haben soll. Mir unverständlich. Bloß weil er seinen Ochsen nicht dorthin gebracht hat, wo er landen sollte. Und der andere, ein gewisser Thiel, wurde fristlos nach der Aktion entlassen. Er ist seitdem unauffindbar. Was? Den Kalübbe hat man strafversetzt? Ja. Der hätte befördert werden müssen. Korrekt. Genau. Ich erinnere mich, seinerzeit beförderten Majestät einen Wachposten, der Leute, die ihn neckten, erschossen hatte, sofort zum Gefreiten. Den Regierungspräsidenten. Hören Sie mal, Fräulein. Wenn Sie und Ihr Chef und alle anderen noch lebendig Mittagessen gehen wollen, dann schalten Sie durch. Herr Präsident, soeben hat der Bilderverkäufer Tredup mit Polizeioberinspektor Fraxen das Haus betreten. In 5 Minuten fliegt das Regierungsgebäude in die Luft. Ob ich einen Witz gemacht habe? Können Sie in ein paar Minuten feststellen. Mein Name, ich weiß, wie ich heiße. Und dann ist die Hölle los. Nach sekundenlangem, versteinertem Entsetzen. Ich möchte mein Geld. 1.000 Mark. Ohne Geld, keine Bilder. Das ist vorbei, Herr. Geben Sie ihm das Geld! Aber nur in 10-Markschein. Sind Sie verrückt? Jetzt! 1.000 Mark in 10-Markschein. Oh Gott, na kommen Sie, nur kommen Sie, schnell, schnell! Tredup und Assessor Meyer kommen als Letzte aus dem sperrangelweit offenen Portal gerannt, 30 Sekunden vor Fristablauf. Tredup lauert in respektvoller Entfernung hinter einer Hausecke, beide Hände fest auf den Hosentaschen, prall gefüllt mit 10-Markscheinen. Er lauscht. Gleich muss es im Regierungsgebäude krachen. Die Sekunden verstreichen. Die Minuten. Nach 10 Minuten hat es noch immer nicht gekracht. Es kracht überhaupt nicht.